Ja, schön mal wieder in Schleverdingen zu sein. Auf der Fahrt hierher dachte ich so an manche Begegnungen und Erfahrungen so in den letzten 20 Jahren. Manchmal ging es darum, Probleme zu bewältigen. Manchmal ging es darum, Feste zu feiern. Und wenn man heute hierher kommt, erlebt man so auf den ersten Blick zumindest eine schöne, einige fröhliche Gemeinde. Und das dachte ich, vielleicht habe ich dann mein Thema verfehlt heute Morgen. Vielleicht ist es ein Thema, das für Schleverdingen gar nicht geeignet ist. Ich wollte noch einmal mit euch darüber nachdenken, über das, was letztes Jahr so uns im Bund Freier Evangelischer Gemeinden bewegt hat. Und unter einem Stichwort, einem Schlagwort, das hat man, glaube ich, geklaut bei der Techniker Krankenkasse. Und das war so ein Kunstwort, das hieß wir einander. Wir einander. Und damit sollte ausgedrückt werden, wie ist das denn, das Miteinander? So, da gibt es ja im Psalm 148 die große Herausforderung, die heißt, Alte mit den Jungen sollen loben den Namen des Herrn. Alte mit den Jungen sollen loben den Namen des Herrn. Alle miteinander sollen Gott loben, sollen sich darin einig sein, sich darin verbinden. Aber wir erleben vielfach in den Gemeinden und nicht nur in den Gemeinden, so die Unterschiede der Generationen, wie in den Generationen so ganz verschieden gedacht wird, ganz verschieden gelebt wird. Und die Leute, die sich damit beschäftigen, sagen, das ist ja nicht nur mit den Generationen. Man spricht auch von verschiedenen Milieus, aus denen die Menschen kommen. Und der eine lebt in diesem Milieu und in diesem Milieu versteht er sich mit seinen Leuten. Aber mit Leuten aus dem anderen Milieu versteht er sich schon wieder nicht mehr. Und in dieser kleinen Gruppe hat auch noch jeder sein eigenes, seinen Individualismus. Und so ist es ungeheuer schwierig, jetzt das zu erfüllen, zu leben, was wir eben aus dem hohen priesterlichen Gebet gehört haben. Vater, ich will, dass sie alle eins seien. Wie kann das denn kommen? Wie kann das nicht nur gedacht werden, wie kann das auch gelebt werden in einer Gemeinde? Ich denke, für mich habe ich vier Entscheidungen herausgefunden, vier Herausforderungen, die zu bedenken sind. Und ich glaube, es geht wirklich um Entscheidungen und Herausforderungen, weil das passiert nicht einfach so. Wenn wir nichts tun, geht's in die andere Richtung. In die Richtung, dass jeder nur für sich lebt. In die Richtung, dass sich Cliquen bilden, in die Richtung, dass es auseinanderstrebt. Aber es gilt damit, da in der Kraft des Heiligen Geistes und mit dem, was der Heilige Geist schenkt, zusammenzufinden. Und ich möchte heute Morgen vier Nägel einschlagen in dieser Richtung des Wir einander und wie kann das passieren, dass am Ende steht, dass sie alle eins sind. Der erste Nagel ist ganz schlicht und ist wahrscheinlich ganz überzeugend. Der heißt, lass Jesus die Hauptsache sein. Früher hat man gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und diese Hauptsache ist Jesus. Das ist zwar keine Sache, aber es geht um Jesus. In meiner Gemeinde, wo ich jetzt Mitglied bin, in der City Church, da heißt das, der Slogan, alles dreht sich um Jesus. Jesus steht im Mittelpunkt. Und im Epheserbrief lesen wir, ein Gott und Vater aller, der ist über allen und durch alle und in allen. Es geht um Jesus. Ich wurde erinnert an eine Begebenheit auf einer unserer Mitarbeiterkonferenzen. Und unsere Mitarbeiterkonferenzen haben immer als Höhepunkt die Abendmahlsfeier. Die dauert dann manchmal sehr lange. Ist sehr intensiv. Und wir saßen im kleinen Kreis da. Wir hatten tagelang jetzt Vorträge gehört. Und wir haben gesagt, man müsste noch mal etwas haben, wo das konkret wird, was wir glauben, was bei uns im Mittelpunkt steht. Und dann hatten wir zur Abendmahlsfeier, das war im Seeschloss in Eutin, hatten wir dann so Stationen eingerichtet. An einer Station, das kennt ihr wahrscheinlich auch sowas, konnte man eine Kerze anzünden, wenn man so in der Fürbitte an jemand denken wollte. An einer Station konnte man Wasser trinken, wenn man so eine besondere Erfrischung brauchte. An einer Station konnte man über sich beten lassen, sich segnen lassen. Und eine Station war, da stand da so ein großes Kreuz in der Ecke, ein großes Holzkreuz. Und man konnte zu dem Kreuz hingehen und dort beten. Und viele nahmen auch diese Gelegenheit wahr, sich vor dem Kreuz hinzuknien und zu beten. Und so war das dann so, dass immer vor dem Kreuz dann einige knieten. Und ich nahm die Gelegenheit wahr, auch dort vor dem Kreuz zu knien und zu beten. Und sah dann neben mir ganz junge Leute, Praktikanten. Die knieten neben mir und beteten. Und ein anderer, der war gerade erst eingestellt worden, mit dem hatte ich kurz vorher, das war noch, als ich im Dienst war, ein Einstellungsgespräch geführt. Und mir ging das so durch den Kopf. Diese Leute hier, die leben in einer völlig anderen Welt, die neben mir knien, als du. Die haben ganz andere Sorgen. Die haben einen ganz anderen Alltag. Die haben ein ganz anderes Leben als du. Aber ihr kniet beide gemeinsam vor dem Kreuz. Und jetzt hier, jetzt spielt das überhaupt keine Rolle. Wie alt bist du? Bist du angestellt oder Vorgesetzter? Bist du schon 30 Jahre im Glauben oder seit gestern? All das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wir knien gemeinsam vor dem Kreuz. Und das heißt, wir trinken alle aus der gleichen Quelle und haben alle den gleichen Durst. Und das müsste man sich klar machen, wenn es darum geht, wir als Christen, was verbindet uns denn miteinander? Das ist die Verbundenheit vor allen Unterschieden und vor allen Vorzügen. Wir trinken alle aus der gleichen Quelle und haben alle den gleichen Durst. Paulus schreibt, denn ihr seid alle Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das hört sich so schön an, aber in der Gemeinde bedeutet das auch manchmal, und nicht nur in der Gemeinde, sondern auch im Leben mit anderen Christen, ganz schlicht zu sagen, du, glaub mir bitte meinen Glauben und ich glaub dir deinen Glauben. Ich lese vielleicht andere Bücher als du. Ich besuche vielleicht andere Veranstaltungen als du. Ich singe vielleicht andere Lieder als du. Ich habe vielleicht andere Vorbilder als du. Aber glaub mir meinen Glauben und ich glaub dir deinen Glauben. Denn im Mittelpunkt steht nicht irgendeine Richtung oder was, sondern im Mittelpunkt steht Christus. Und das ist nicht nur eine Theorie, sondern das wird im Zusammenleben ungeheuer praktisch. Das war immer wieder die Versuchung von Anfang an in den Gemeinden, dass neben Christus oder über Christus etwas anders steht. Dann heißt es nicht mehr Christus allein, sondern Christus und. Die Gemeinden in Galatien waren auf den Trichter gekommen. Christus ist gut, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der wiederkommende Christus. Das ist wunderbar, das brauchen wir. Aber dazu brauchen wir auch noch die Beschneidung. Und dann waren andere, die kamen auf die Idee, Christus ist gut, Christus ja, aber dazu müssen wir noch bestimmte Feiertage einhalten. Denn sonst sind wir nicht richtige Christen. Ein richtiger Christ, der sagt nicht nur Christus, sondern sagt Christus und das und jenes und dies und das. Christus und diese Inspirationslehre. Christus und das und das. Und erst wenn du das hast, dann bist du ein wahrer Christ. Und dagegen sagt Paulus, sagt mal an die Galater, sagt mal, wer hat euch denn behext? Wer seid ja verzaubert? Ihr seid ja verrückt geworden. Und wie kann das denn sein? Wie kann das sein, dass ihr um euch solche Dinge streitet und dann Klicken entstehen in eurer Gemeinde? Wie kann das sein? Denn ich habe doch eins gemacht, als ich bei euch war. Ich habe euch Christus vor Augen gemalt als den Gekreuzigten. Leute, wenn ihr Christus vor Augen habt als den Gekreuzigten, dann könnt ihr euch doch nicht immer die Dinge da streiten. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Da können Traditionen wichtig sein oder Meinungen, Feiertage, Bibelübersetzung, Gesangbücher oder einfach die Kultur, mit der man groß geworden ist. Ich sage da nachher noch was zu. Jeder von uns hat ja so auch eine bestimmte Gemeindekultur, mit der er groß geworden ist, die sein eigen ist. Aber das ist nicht Christus allein. Das ist schön, das ist gut, das gehört dazu, kann man dankbar für sein. Aber das, was verbindet, ist Christus. Christus allein. Lass die Hauptsache sein. Und dann kann alles andere sich einordnen. Glaub du mir meinen Glauben, ich glaub dir deinen Glauben. Und der zweite Nagel, den ich einschlagen möchte, ist, der heißt für mich, nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Platz ein in der Gemeinde. Petrus schreibt, lasst euch selbst als lebendige Steine in den Tempel einfügen, den der Geist Gottes baut. Und wir erleben heute, dass das so schwierig ist, weil jeder so für sich lebt. Ich sprach mit einer jungen Frau, die sagte, ja, ich schließe mich keiner Gemeinde an. Ich sage, wie lebst du denn deinen Glauben? Ja, wenn ich das Bedürfnis habe, dann schaue ich mir im Internet einen Gottesdienst an. Aber das muss ich nicht sonntags morgens um 10 machen. Das kann ich dann machen, wenn es mich dazu drängt. Und das kann ich dann auch für mich alleine machen. Oder wenn ich will, kann ich mir noch jemanden dazu holen, mit dem ich dann zusammen diesen Gottesdienst anschaue. Aber so Gemeinde, das ist mir zu anstrengend. Die Leute und die Zeiten sind auch nicht so gut. Also ich mache das lieber so. Ich glaube, dass Jesus sich das anders vorgestellt hat. Und ich frage dann manchmal, wie denkst du über Gemeinde? Für manche ist ja Gemeinde so ein Verein. Jemand sagt mal, die einen haben den Kegelverein, wir haben die Gemeinde. Da kann man auch Klatsch und Tratsch pflegen, da kann man Kaffee trinken und da kann man sich streiten und Probleme haben und so. Der eine hat seinen Gesangverein, der andere hat seinen Kegelverein. Man gehört dazu, hat seine Freunde, kann sich aufregen, kann mitbestimmen, kann herrlich seine Freizeit gestalten, ist das Gemeinde? Und sagen, ja, Gemeinde, das ist eine Tankstelle. Und die kann man immer wieder aufsuchen, wenn man mal auftanken muss. Denn das Leben ist ja anstrengend genug und ab und zu braucht man mal so wieder so einen Schub und dann ist die Gemeinde gut. Da kommt man mal zur Ruhe und dann kriegt man noch mal irgendwie so einen Impuls. Dann kann man noch mal auftanken. Und das ist für mich Gemeinde. Ich denke, dass Jesus sagt in seinem Wort, er baut euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus. Und das meint nicht, bleibt als Stein irgendwo alleine liegen und sorgt dafür, dass ihr als Stein blank und schön bleibt oder so und bewahrt bleibt, sondern gebt euch hinein in diesen Bau. Und das andere Bild kennen wir auch, ihr seid Glieder eines Leibes. Ihr seid aufeinander angewiesen und miteinander verbunden, Hand und Fuß und alle Glieder unseres Leibes. Und das ist das Bild von Gemeinde, diese Verbindlichkeit. Jesus sagt, wenn du Gemeinde in meinem Sinne leben willst, dann gehört dazu eine Verbindlichkeit, die ernst genommen wird, die verantwortet wird. Jesus hat ein Bild von Gemeinde, wenn ich es mal persönlich sagen darf, Jesus hat ein Bild von Gemeinde, auch von der Gemeinde hier in Schneewardingen, wie von Tosted oder was weiß ich auch immer. Ein Bild, in dem du deinen Platz hast. Und wenn du deinen Platz nicht hast in diesem Bild, dann fällst du aus dem Rahmen. Im Laufe des Lebens verändert sich der Platz in der Gemeinde. Ich habe heute einen ganz anderen Platz als vor 10 Jahren oder vor 50 Jahren oder was weiß ich. Aber wichtig ist, du bleibst im Bilde. Du bleibst da in dieser Gemeinde. Und wichtig ist, bei Jesus geht es immer um die wirkliche Gemeinde. Nicht um die gedachte Gemeinde oder geträumte Gemeinde. Auch nicht um die gewesene Gemeinde, wie sie einmal war. Sondern geht es wirklich um die Gemeinde von heute. Mancher hat einen Traum von Gemeinde und träumt von der Gemeinde, wie schön die sein könnte, wenn sie wäre, wie sie gestern war. oder wenn sie wäre, wie in Chicago oder in Saddleback oder was weiß ich, ein Traum von Gemeinde. Dietrich Bonhoeffer sagt, mancher hat einen Traum von Gemeinde und sitzt dann wie ein lebendiger Vorwurf unter den Geschwistern in der wirklichen Gemeinde. Und immer, wo er seinen Traum nicht in Erfüllung gehen sieht, da sieht er die Gemeinde zerbrechen und da stimmt die Gemeinde nicht. Und dann sitzt er wie ein lebendiger Vorwurf im Kreis der Geschwister. Und er sagt, Gott hasst diese Träumerei, denn diese Träumerei macht stolz und anspruchsvoll. Sagt, nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Platz ein in der wirklichen Gemeinde. Und er sagt, wer seinen Traum von der Gemeinde mehr liebt als die wirkliche Gemeinde, an der man leiten muss, der wird zum Zerstörer der christlichen Gemeinschaft. Und wenn er es noch so ernst meint. Also der zweite Nagel ist nach dem ersten Nagel Christus die Hauptsache. Der zweite Nagel, nimm deinen Platz ein. Und der dritte, sei dankbar. Dankbar in aller jeder Lebenslage, das will Gott von denen, die mit Christus Jesus verbunden sind, heißt es im Thessalonicher Brief. Und ich denke an Johann. Johann war ein älterer Herr in der Gemeinde, wo ich dann ausgeholfen habe, eine Zeit lang, als ich im Ruhestand war. Und wenn man Johann besuchte, Johann hatte ständig Rückenschmerzen. Er litt darunter. Und er hatte eigentlich nicht viel Grund, sich am Leben zu freuen. Aber wenn man zu ihm kam, Johann war immer dankbar. Und er litt sehr darunter, dass er seine Frau verloren hatte und dass er jetzt allein war. Aber wenn er von seiner Frau sprach, dann sprach er nur dankbar von ihr. Und wenn er von der Kriegsgefangenschaft erzählte, die ihm sehr mitgespielt hatte, woran er immer körperlich noch immer litt, auch da wusste er noch etwas zu erzählen von der Dankbarkeit, wie Gott ihn bewahrt hat. Seid dankbar in allen Dingen. Ich glaube, dass wir einander funktioniert, wenn wir uns die Augen öffnen lassen für all das, wofür wir danken können. Es gibt da in der Bibel ein schönes Wort, ein Rezept sozusagen. Da sagt Gott, wer Dank opfert, der preiset mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Also willst du das Heil Gottes sehen? Das ist der Weg. Wenn du Unheil sehen willst, Ärgernisse, Schlechtigkeiten, schlimme Dinge, musst du nicht danken. Kriegst du automatisch serviert, überall, im Fernsehen, in der Zeitung, auf der Straße, überall. Aber wenn du das Heil Gottes sehen willst, wenn du sehen willst, was Gott tut in der Schöpfung, in der Welt, in der Geschichte deines Lebens, heute in der Gemeinschaft, in der du lebst, dann musst du danken. Dietrich Bonhoeffer sagt, dem Dankbaren zeigt Gott den Weg zu seinem Heil. Lass dich fragen, ob dein Herz durch Undank so mürrig, so lustlos, so träge und leer geworden ist. Dankbarkeit ergibt sich nicht immer von selbst. Man muss sich dafür entscheiden. Das ist eine Entscheidung. Ich will dankbar sein. Ich denke an die Gemeinde in Korinth. Ich möchte da nicht Pastor sein. Das war, wenn man das sagen darf, ein Sauhaufen da in Korinth. Passierten Sachen, da gab es Klicken, die einen nannten sich Petrich, die anderen nannten sich Paulinich oder dann gab es ganz von mir, alles Quatsch, nur Christus und sonderten sich damit von den anderen ab. Es gab Sünden, die selbst die Heiden den Kopf schütteln ließen, die kamen tatsächlich ungelogen, besoffen zum Abendmahl. Also das war ein Haufe da, die Gottesdienste waren chaotisch, ein Durcheinander. Und Paulus, der versucht mit seinem Brief und mit seinem Wort da ein bisschen Ordnung reinzukriegen, weil es auch gegen ihn stark ging. Man wollte ihn da auch absetzen und raushaben und so, Vorwürfe gegen ihn. Und dann sagt er, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke in meinem Gebet. Er hatte sich entschieden, für diese Gemeinde zu danken, die ihn ärgerte, die ihn aufregte, wo er nicht alles gut fand, überhaupt nicht, wo er manches zu ordnen und zu regeln und zu tadeln hatte. Aber er hat sich entschieden, ich will dafür danken. Ich will mich nicht an der Gemeinde ärgern, auch wenn ich alle Missstände klar sehe. Ich will mich an der Gemeinde freuen. Für mich heißt das zum Beispiel in der Gemeinde, wo ich jetzt bin, ich will mich nicht ärgern über die Jungen, die nie pünktlich zum Gottesdienst kommen können. Ich will mich nicht ärgern an den unbekannten Liedern, die ich dauernd singen muss und dass ich meine Lieder nicht mehr singen darf. Ich will mich nicht ärgern an Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben, das Gemeindeleben mitbestimmen sollen. Die haben auch noch gar nicht viel gezahlt in die Gemeinde, Beitrag und so. Aber die wollen schon mitbestimmen in der Gemeindeversammlung und sagen, was Sache ist. Ich will mich auch nicht ärgern über die Alten, die nicht loslassen können und die mich jedes Mal nach dem Gottesdienst belatschen mit dem, was alles nicht stimmt in der Gemeinde, weil ja früher auch alles besser war, viel besser. Vieles verstehe ich sehr gut. Ich könnte in manchen Chor mit einstimmen. Aber ich habe mich einmal entschieden, ich will für die Gemeinde dankbar sein. Ich will dafür danken. Und dazu sollten wir uns gegenseitig ermutigen. Das klappt nicht immer, so dankbar zu sein. Das kommt auch nicht immer aus vollem Herzen. Wie gesagt, man muss sich dafür entscheiden. Aber es ist eine Entscheidung. Und ich glaube, gerade für uns Ältere, da darf ich das schon mal sagen, ist das ganz wichtig. Jemand hat gesagt, ein undankbarer, nörgelnder alter Herr ist das Krönungswerk des Teufels. Da hat er sein Ziel erreicht. Vielleicht hat er 50 Jahre daran gearbeitet, dahin zu kommen. Aber ein dankbarer Mensch ist ein Segen. Ein Segen für seine Umgebung und ein Segen, den Jesus gebrauchen. Das war der dritte Nagel. Seid dankbar. Der vierte Nagel wachset in der Demut. Seid demütig. Also wie gesagt, ich bin jetzt Mitglied der City Church. Ich bin zwar ein miserables Mitglied, weil ich mit meiner Frau selten sonntags da bin. Oft bin ich sonntags unterwegs in Deutschland oder in Spanien. Und wenn ich da bin, dann denke ich mal, der Gottesdienst hier, der ist sehr stark nur ausgerichtet auf 30-Jährige. Und die singen also meine alten Lieder nicht mehr. In Rotenburg war ich eine Zeit lang, habe da ausgeholfen. Da im Seniorenkreis, wenn ich da fragte, was singen wir zu Geburtstagslied, dann kam ich blicke voll Beugung und Staunen oder Stern, auf den ich schaue und sowas. Das gibt es nicht mehr in der City Church. Und da bin ich halb im Spaß, halb im Ernst zu meinem Pastor gegangen. Habe gesagt, lieber Markus, ich bin jetzt seit 60 Jahren fast Christ. Ich war über 40 Jahre Pastor. Ich bin 50 Jahre Gemeindemitglied. Ich habe immer treu meinen Beitrag hier bezahlt. Und wenn ich hier am Sonntag mich aufraffe, aufzustehen, um 10 Uhr zum Gottesdienst erscheine, dann habe ich das Recht, dass meine religiösen Bedürfnisse befriedigt werden. Da sagt der Markus zu mir, nein, das hast du nicht. Da sage ich, Markus, wieso nicht? Wenn du schon über 40 Jahre mit Jesus unterwegs bist, sagt er, dann musst du so ein großes Herz haben, dass du deine eigenen Bedürfnisse zurückstellen kannst und kannst dich freuen an den vielen jungen Leuten, die am Sonntagmorgen um 10 Uhr hier sind. Und dann habe ich gesagt, Markus, du hast recht. Du hast recht. Das muss man von mir erwarten können, dass ich meine eigenen Bedürfnisse und mich freue an den vielen jungen Leuten. Ich hätte mir doch ausrechnen können, als Gemeindeleiter, dass wann der Letzte da das Licht ausmacht, wenn nicht etwas Neues passiert wäre, wenn nicht eine neue Generation anfängt, hier wieder Gemeinde zu leben. Und deshalb denke ich, gehört es dazu, für Junge und ich glaube besonders für Alte zu wachsen, auch in der Demut, sich selber zurückzustellen. Tu Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ich denke, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto großzügiger muss ich diese Demut handhaben. Zu dieser Demut gehört Respekt, und zwar für alle. Respekt auch vor dem Alter, Respekt auch vor der Lebensleistung eines Menschen. Der war ja nicht immer so tüttelig, wie er jetzt ist. Der hat ja in seinem Leben etwas Gewaltiges geleistet. Respekt auch vor dem Glauben des anderen. Der fährt vielleicht nicht mit mir nach dem Wallfahrtsort, wo ich gerne hinfahre. Der fährt vielleicht woanders hin oder der hat so keinen Zug dahin. Aber ich Respekt vor dem Glauben des anderen. Respekt vor dem Dienst des anderen. Was der für Jesus tut, das vielleicht anders ist, als ich tue. Und das heißt für mich auch persönlich am Sonntag in der Gemeinde. Wenn ich da sitze nun als alter Pastor und dann kommt da so ein Junger und hält da eine Predigt, wie ich sie nicht halten würde. Und ich muss mir dann sagen, bin ich jetzt bereit, mir von diesem etwas sagen zu lassen? Bin ich bereit, mir von dem das Wort Gottes sagen zu lassen? Und ich denke, das gehört zur Demut. Ja, ich bin bereit, mir das sagen zu lassen. Und wenn da vorne jemand da steht, und bin ich bereit, mich von dem in die Anbetung führen zu lassen? Bin ich bereit, mich jetzt hier fallen zu lassen? Das sind Lieder, die da auf der Leinwand sind. Das sind nicht die Lieder, mit denen ich sterben werde. Ganz bestimmt nicht. Aber trotzdem sitze ich nicht so da. Sondern trotzdem lasse ich mich fallen in diesen Lobpreis. Ich bin bereit, mich auch da von einem 17-jährigen Mädchen in den Lobpreis führen zu lassen, als 72-jähriger Pastor. Ich möchte mit all meiner Erfahrung und mit dem überragenden Wissen, das ich natürlich habe, nicht herrschen in der Gemeinde, sondern dienen. Ich möchte versuchen, nicht immer den Jungen zu sagen, wie sie es eigentlich machen müssten. Und dass wir früher ja viel mehr Leute dann hatten und so. Aber das gehört alles zu dieser Demut. Ich habe das jetzt ein bisschen persönlich gesagt. Und jeder muss das für sich auch vielleicht persönlich umsetzen. Und das gelingt uns Älteren, muss ich sagen, ich kann ja mehr für die Älteren jetzt sprechen, auch nicht immer. Aber wir könnten uns immer wieder daran erinnern, uns immer wieder dafür entscheiden. Denn wie kann das wir einander gelingen? Es fängt bei mir an und bei dir an, ganz persönlich. Und vielleicht mit diesen vier Nägeln. Nagel 1, lass Jesus wirklich die Hauptsache sein. Nagel 2, nimm deinen Platz ein. Nagel 3, sei dankbar. Nagel 4, wachse in der Demut. So kann das wir einander gelingen. Und ich schließe mit einem Segenswort. Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater, unseres Herrn Jesus Christus loben und preisen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir für alles miteinander, das du schenkst und das gelingt und das uns froh macht. Danke für das Miteinander in der Gemeinde, wo Alte mit den Jungen deinen Namen loben und gegenseitig voneinander profitieren und lernen und beschenkt werden. Danke, dass wir in dieser Gemeinde hier auch diese Möglichkeit haben und dass du in der Mitte dabei bist. Aber du siehst auch, wo es knirscht und wo es schwerfällt. Ja, wo das manchmal sogar zu Rissen und zu dazu führt, dass Menschen sich abwenden. Wo es dem Teufel gelingt, irgendwo auch Zwietracht zu säen und mit Glaubenssachen Menschen gegeneinander aufzubringen. Und da bitten wir dich, dass uns dein Geist, so wie du das gebeten hast für deine Gemeinde, dass uns dein Geist die richtigen Gedanken gibt und die richtigen Gefühle und die richtigen Worte und die richtige innere Haltung, so dass wir gemeinsam dir zur Ehre leben können. Lass uns dazu dein Wort von heute Morgen gesegnet sein und schenke uns deinen Geist, wenn sich das bewähren muss im Alltag. Amen.